Bitch, ich kann die Welt verändern, gib mir ein Klavier. Nicht zu diskutieren hier, das Album of the Year. Ihr dürft nicht mit mir reden, außer ihr wollt gratulieren. Berlin's Most Wanted und ich bin nicht mal von hier. Wir reden hier von Sido-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich red von Savage-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich mein Bushido-Level. Ob ihr wollt oder nicht, für immer. Ob ihr wollt oder nicht, hier, yeah. Junge, das sind Statements. Statements. Statements. Statements. Yeah, Junge, das sind Statements. Statements. Statements. Statements. Ich mach ein Matchbox zu einem AMG, Kudamm zur Carrera-Bahn. All ihr neuen Rufios, fickt nicht mit nem Peter Pan. Und all ihr neuen Ralfs, fickt nicht mit nem Michael. Dreams ist ein Panini-Heft, in dem kein Sticker fehlt. Shindy for President, make rap great again. Ich mach das alles für die Bitches, so wie Maybelline. Mit lila Schein, trocknen Tränen, schneller als mit netten Worten. Haus wollen rummachen, Captain Morgan, yeah. Ego größer als Shaquille O'Neal. 800 Euro Rucksack, keep it real. Mit dem Aufzug bis zur Skyline, Sony Level. Bad Boy, Colin Farrell. 50.000 für Hotels in der Geschäftsbilanz. Was ist das für ein Leben, wenn die Bitch sich nach dem Sex bedankt? Wie ich balle, nicht von dieser Welt, Space Jam. Das ist keine Dekadenz, das sind Statements. Bitch, ich kann die Welt verändern, gib mir ein Klavier. Nicht zu diskutieren hier, das Album of the Year. Ihr dürft nicht mit mir reden, außer ihr wollt gratulieren. Berlin's Most Wanted und ich bin nicht mal von hier. Wir reden hier von Sido-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich red von Savage-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich mein Bushido-Level. Ob ihr wollt oder nicht, für immer. Ob ihr wollt oder nicht, yeah. Junge, das sind Statements. Statements. Statements. Statements. Yeah, Junge, das sind Statements. Statements. Statements. Statements. Yeah. Diese Scheiße bringt mir jährlich paar Millionen ein. Eure Label süß, mein Label Traditionsverein. Ich bin nicht am Ende Rap, Rentner mit Millionenrente. Drauf geschissen, Shindy bringt für immer Prozente. Leg meine Tochter schlafen, spiel ne Runde Warcraft. Halbe Stunde später fallen Schüsse auf das Borchardt. Kein Airplay, fick das Radio. Dipp das Weißbrot in Olivenöl und Balsamico. Frag nicht, ob ich aufhör, wenn Shindy Platin geht. Ich glaub, ich hol mir eine Rolli, wenn er Platin geht. Vollbart, Rap-Olymp, schieß auf euch, Zeus Blitze, 100k, Banktransfer, Verwendungszweck, Käufische. Ich löse Staatsaffären aus mit meinem Name-Dropping. Dein Drogendealer-Rap ist Film, Junge, Trainspotting, Aftershow-Partys, Smalltalk und Shakehands. Ich geh um 10 Uhr schlafen, Junge, das sind Statements. Bitch, ich kann die Welt verändern, gib mir ein Klavier. Nicht zu diskutieren hier, das Album of the Year. Ihr dürft nicht mit mir reden, außer ihr wollt gratulieren. Berlin's Most Wanted und ich bin nicht mal von hier. Wir reden hier von Sido-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich red von Savage-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich mein Bushido-Level. Ob ihr wollt oder nicht, für immer. Ob ihr wollt oder nicht, yeah. Junge, das sind Statements. Statements. Statements. Statements. Yeah, Junge, das sind Statements. Statements.